immer höher, immer mehr. Zerfressen von Sucht und Macht, wetzt Gevater seine Klingen, der Teufel unser Habgelacht. Zugedröhnt ans Bett gefesselt, hängen wir an des Giftes Tropfen, nur das Ende als entrinnen und die Freiheit in unserem Kopf. Längentropf der Isolierung, Längentropf der Kontaminierung, Längentropf der Idiotie.